Tage Mut im Blut. Rucksack schwer, die Stimmung gut. Drei Paare lachen, Hände fest vereint. Paul, bleib stehen, fäng nicht ein, das scheint. Ein Schmetterling auf warmem Stein. Ein Klick, ein Atemzug, so soll es sein. Sonne gießt dir Gold ins Tal, wir gehen, der Weg wird lieb. Kein Blick zurück, nur sehen. Fühlst du das Flattern, spürst du den Takt? Jeder Schritt. Zwei Schatten, ein Gespräch. Sophie neckt den Tobi, alles leicht und frei zugleich. Sabine hält Peters Hand, ihr Schritt im gleichen Schlag. Paul schiebt Bilder weiter, still der Augenblick, kein Plag. Die Gruppe schlägt den Takt, das Lachen wie ein Horn. Jeder Atem wird zum Schlag, die Stunde bleibt geboren. So tragen wir uns voran in starkem Meister im Lauf. Unsere Stimmen weben Mut, geben Kraft, treiben auf. Die Welt verliert ihr Grab. Paul zeigt seine Bilder, ein Lächeln geht umher. Ein kurzer Austausch, nur die Nacht noch nicht so fair. Wir setzen uns ein kleines Feuer.